Drittens, das Merkur-Zwilling-Prinzip. Austausch und Kommunikation. Licht, lebendige Kommunikation als Schöpfung und Verbindung. Vermittlung von Information, Überzeugungsgabe, Redegewand, Kontakt, Vernetzung und Austausch, Neugier, neue Wege, Leichtigkeit, Flexibilität, Vielseitigkeit, ein frischer Geist, offene Gedankenwelten, Fähigkeit zur Abstraktion, Finanzströme, Geld als Manifestations- und Kommunikationsmittel, Neutralität, Schatten, Luftschlösser, überreden, beschwatzen, unstetig, oberflächlich, zu unbekümmert, hektisches Denken, zu viel nachdenken, zu vielseitig, sich nicht festlegen, unschlüssig, nervös, unruhig, abgelenkt, rastlos, bindungsunfähig, betrügerisch, Blender, schnelles Geld ohne echte Wertschöpfung. Hier gehört das Geld eigentlich hin, war es doch zu Anfang ein Tauschmittel, das Leben unserer Vorfahren sehr erleichterte. In uralten Zeiten direkten Tauschens konnte ein Tischler nur dann Brot vom Bäcker bekommen, wenn der seinen Tisch brauchte. Ansonsten musste er sich einen Bäcker suchen, der Brot gegen Tisch tauschen wollte. Und dem Bäcker ging es mit dem Müller nicht besser, und dieser hatte dasselbe Problem mit dem Bauer. Geld als Zahlungsmittel zum Zweck des Austauschs erleichterte den Handel enorm, ja, begründete ihn eigentlich erst richtig. Vorher war nur sehr einfacher Tauschhandel möglich. Geld verband die Menschen handelnd miteinander und ermöglichte so vieles, was uns heute selbstverständlich ist. Auf diese Art benutzt, ist Geld, wenn auch noch nicht die erlöste, so doch eine sehr konstruktive Art des Merkur-Prinzips. Hermes, der geflügelte Götterbote, steht für das erlöste Merkur-Prinzip. Sein Zeichen ist die Seelenschale über dem Geistkreis und dem Kreuz. Von unten gelesen, also Körper, Geist und Seele. Und wie diese drei verbindet er alles miteinander. Zuständig für alle Verbundenheit sorgt er auch für die Beziehungen zwischen allen Wesen und für ihre Verbindlichkeiten, was schon wieder die Finanzen ins Spiel bringt. Das gilt zwischen den Menschen im erlösten Sinn von alle Menschen werden Brüder, zwischen den Göttern und zwischen Menschen und Göttern, aber auch zu den Dämonen der Unter- und Schattenwelt. So schafft Merkur auch Verbindungen zwischen allen Lebens- und Urprinzipien. Stehen hinter diesen doch symbolisch die antiken Gottheiten des Olymp. Wird dieses Prinzip erlöst gelebt und sorgt für erlöste Beziehungen zu allen Gottheiten bzw. Lebensprinzipien, ist die Entwicklungsarbeit bewältigt und das große Lebensrad verwirklicht. Dann sind wir mit dem jeweiligen Schatten- wie auch Lichtprinzip verbunden, mit Himmel und Hölle und dem Zwischenreich der Erde. So bietet dieses Prinzip schon eine wundervolle Vorausschau auf unser großes Ziel, die Verwirklichung und das Fest der Fülle. Bis dahin haben wir uns aber gerade hier besonders mit dem Schatten der Fülle und des Geldes zu befassen. Der begann beim vorigen Prinzip, dem Stier-Venus-Prinzip und der frühen Goldwährung, den goldenen oder güldenen Gulden, die echten Wert verkörperten. Dieser Goldstandard, wo hinter den bunten Papierscheinen noch Staaten standen und ihren Wert in Gold garantierten, hielt bis in unsere Zeit. Erst Ende letzten Jahrhunderts gaben ihn die bestimmenden Finanzjongleure in Bretton Woods auf. Das war ein Albtraum für das irdisch-sinnliche, archetypisch weibliche Stier-Venus-Prinzip, gefällt aber dem luftigen Zwillings-Merkur-Prinzip sehr, weil es ihm viel mehr Möglichkeiten des Handelns und merkurialen Austauschens bis hin zum heutigen Wertblasenspiel an den Börsen der Welt eröffnet. Wer das Geld erfunden hat, ist unsicher. Schon in der Antike wird es Krösus unterstellt und dieser raffinierte Trick soll ihm seinen sagenhaften Reichtum eingebracht haben. Jedenfalls steht er exemplarisch für den archetypischen Fehler, sich mit Geld Macht über das Schicksal kaufen zu wollen, an dem seit Krösus so unendlich viele gescheitert sind und es immer noch tun. Als er versuchte, das Orakel, die Spruchstätte der Götter, zu kaufen, im Sinne von bestechen, trickste dieses ihn aus, wie so viele andere Reiche auch. Durch die Doppelsinnigkeit der Sprache ließen sie ihn an einem Missverständnis auffliegen. Beim Überschreiten eines Flusses sollte er ein großes Reich zerstören, kam aber nicht auf die Idee, dass sein eigenes gemeint war. Wegen solcher Spiele ist Merkur auch als Trickser, Gauner, bekannt. Und seine trickreichste Erfindung, das Geld, macht das besonders deutlich. Unter den Menschen sollen es die Phönizier erfunden haben. Und der Satiriker Nestroy fragte, warum nur so wenig? Von den Tempelrittern wiederum ist belegt, dass sie die ersten Schuldbriefe ausgaben, sozusagen die Vorläufer der Bundesschatzbriefe, und damit reich und einflussreich wurden. Der Erfolg war so immens, dass ihr Reichtum, vor allem aber ihre dadurch bedingte Machtfülle, den Papst beunruhigte und er den Orden mit Stumpf und Stiel ausrotten ließ. Mit dem letzten Großmeister Molay wurde auch gleich schon ein Banker wegen seiner Geldfülle und Macht hingerichtet. Wahrscheinlich ahnte der Papst, dass ihm und der Religion im eigenen Haus eine Konkurrenz erwuchs, der er später nicht mehr Herr werden konnte. Und so griff er zum letzten Mittel. Hermes Merkur ist der Gott und das Prinzip des Kontaktes, der Verständigung und des Austauschs zwischen Menschen und von Waren. So ist er auch Gott der Händler und Diebe, die beide gleichermaßen für Austausch sorgen, dabei nur auf verschiedenen Seiten des Gesetzes stehend. Sie bringen etwas von dort, wo es im Überfluss vorhanden ist, dorthin, wo es fehlt und gebraucht wird. Das war ursprünglich auch Aufgabe und Sinn der Banker, die Geld in Umlauf bringen und halten sollten, um so Handel und Handwerk, aber auch alle Gewerbe im heutigen Sinne zu erhalten und Wirtschaft und Konjunktur florieren zu lassen. Sie sollten Geld verleihen von denen, die es in Fülle hatten, und dorthin schieben, wo diesbezüglich Mangel herrschte. Dass es vom Schieben zum Verschieben und Schieber so kurze Wege sind, liegt am Schattenprinzip. Händler und Diebe, Verteiler und Verschieber gehören alle zusammen und zu diesem Prinzip, das für Austausch und Kontakt steht. Und wer hätte schon etwas gegen einen Verschiebebahnhof? Dass wir gegen Schieber und Schiebung sind, liegt an unserer Wertung, und dass das Verschieben von Geldern zu einer Verschiebung bei den Prioritäten unseres Lebens geführt hat, liegt am Siegeszug des Geldes bis hin zur Begründung seiner Religion. Die Stationen vom reinen Tauschmittel über das Machtmittel führen bis zur heutigen Geldreligion, die zum Prinzip aller Religion, dem Jupiter-Prinzip, gehört, dem es um den Glauben geht. Und wer glaubte heute nicht ans Geld? Aber die völlige Durchdringung aller Ebenen, die wir heute erleben, hat auch Bezug zum Neptun-Prinzip. Hier ist alles Unausgesprochene, wie auch Unaussprechliche, Undurchschaubare, eben die eigentliche transzendente Wirklichkeit zu Hause. Das ist für die große Mehrheit der modernen Menschen heute nicht mehr das Göttliche, die Einheit oder Transzendenz, sondern das Geld, das sie, wenn auch unbewusst, anbeten und auch unbewusst als Götzen ihrer Religion anerkennen. Die Entwicklung des Geldes in seinen Schatten geht aber noch weiter in Zwilling Merkurs Richtung, als vom Gold zum Papiergeld, das an sich keinen Wert hat, was den Stier-Venus-Typ enorm stört, dem Zwilling-Merkur-Prinzip aber gerade recht ist. Denn Papier, früher Papyrus, ist sein Material, um Wissen auszutauschen, Vereinbarungen zu unterschreiben, Nachrichten zu schreiben, Deals zu machen und eben zu dealen. Das hat den Beigeschmack vom Handel mit süchtig machenden Drogen, womit wir wieder beim Neptun-Prinzip wären. Die wichtigste, weil weltbestimmende Droge ist heute aber das Geld. Und längst nicht nur Zocker an Geldautomaten, den einarmigen Banditen sind abhängig davon. Ihnen sieht man es nur auf den ersten Blick an. Viel gefährlicher sind die hohen Priester der Geldreligion, die sich in ihren Kirchen den Banken verschanzen.